Gut, dann 16. Kapitel, der Traum wird angerührt. Inzwischen war es dunkel geworden. Die Nacht war gekommen. Der Guri eilte mit Sophiechen in der Hand zu seiner Höhle und knipste drinnen die hellen Lampen an, die man gar nicht anschauen könnte, so grell waren sie. Er setzte Sophiechen auf dem Tisch ab. »Bitte hier geblieben«, sagte er, »und kein Pieps und kein Mucks. Ich brauche extra super Stille, wenn ich einen schwierigen und komplizierten Traum zusammenmixen soll wie diesen.« Und schon machte er sich an die Arbeit. Er suchte sich ein großes, leeres Glasgefäß, das hatte ungefähr die Ausmaße einer Waschmaschine. Damit lief er hurtig zu den Regalen, auf denen Tausende und Abertausende von kleineren Gläsern mit gefangenen Träumen standen. Träume über Riesen, brummte er vor sich hin, während er die Zettel mit den Inhaltsangaben entzifferte. Riesen beim Verspachteln von menschlichen Leberwesen, nein, der nicht, der passt auch nicht, der auch nicht, aber der hier und der passt auch. Er nahm die Gläser heraus und schraubte den Deckel ab. Dann kippte er die Träume in den riesigen Glasbottich und beim Umgießen konnte Sophiechen gerade noch sehen, wie jedes Mal so ein kleiner grünlicher Eidotter von einem Gefäß ins andere rutschte. Der Guri lief zu einem anderen Regal und jetzt murmelte er, brauche ich noch Träume über Hinternate für Mädchen, Hinternate für Mädchen und über Landschwulheime für Jungs. Der Guri wurde jetzt ziemlich nervös. Sophiechen konnte fast sehen, wie die Erregung in ihm stieg und stieg, während er zwischen seinen geliebten Gläsern hin und her hüpfte. Da standen alles in allem mindestens 50.000 Träume in seiner Traumothek. Trotzdem schien er sehr genau zu wissen, wo er einen bestimmten Traum zu suchen hatte. Träume von Mädchen, raunte er leise, und nur noch Träume von mir, von dem guten Riesen Guri Träume. Hopp, hopp, nun mach schon, nein, lass dich schon finden. Wo hab ich die denn? Wo hab ich die denn? So ging es immer weiter. Nach etwa einer halben Stunde hatte der Guri die gesuchten Träume alle gefunden und in den großen Glasbottich gegossen. Den stellte er nun auf den Tisch. Sophiechen saß da, schaute zu und schwieg fein stille. Innen auf dem Boden des großen gläsernen Bottichs konnte sie etwa 50 von diesen grünlichen, eidotterartigen Glipperdingern erkennen, die sich bewegten, als ob sie atmen würden. Einige lagen schichtweise übereinander, aber jeder Traum war noch säuberlich getrennt von den anderen. »Und jetzt mixen wir sie«, verkündete der Guri. Er trat von den Schrank, wo er seine Flaschen mit Blubberwasser aufbewahrte, und holte einen gigantischen Schneebesen. Das war einer von diesen Rührapparaten mit Kurbeln, die man drehen muss, und dann flitzten unten ganz viele Quilldrähte umeinander. So ein Ding hielt er mit dem unteren Ende in den gläsernen Bottich hinein, wo die Traumdotter lagen. »Pass auf«, sagte er, und dann drehte er an der Kurbel und schnell und schnell und schnell und immer schneller. Sofort explodierten in dem Glasbottich grüne und blaue Blitze, und sehr bald schon waren die Träume zu einem grünlichen Schaum verquirlt. »Ach, die Ärmsten«, rief Sophiechen. »Die merken doch gar nicht«, sagte der Guri und kurbelte weiter. »Träume sind nicht wie menschliche Leberwesen oder Tiere, die haben keine Gehirne, sie bestehen nur aus Glipper, Glitsch, Diddl.« Aha. Nach ungefähr einer Minute hörte der Guri mit dem Rühren auf. Das ganze große Glasgefäß war nun randvoll mit blasigem Schaum. Die Blasen sahen genauso aus wie Seifenblasen, die wir aus Seifenlauge blasen, nur dass bei diesen Blasen vielleicht noch leuchtendere und noch schönere Farben auf der Oberfläche schillerten. »Weiter gucken«, sagte der Guri. Ganz sacht und sanft stieg die oberste Blase aus der Öffnung des Glases empor und schwebte davon. Dann kam eine zweite und dann die dritte, die vierte, und sehr bald war die Höhle erfüllt von unzähligen bunt schillernden Bläschen, die federleicht die Luft segelten. Das sah einfach traumhaft aus. Sophiechen konnte sich daran gar nicht satt sehen, bis sie merkte, dass die Bläschen alle zum Höhlenausgang hinzogen, der noch offen stand. »Sie fliegen weg«, flüsterte Sophiechen. »Natürlich«, sagte der Guri. »Und wohin?« »Das sind alles kleine Traumschnipsel, die ich nicht mehr gebrauchen kann«, sagte der Guri. »Die fliegen jetzt zurück in ihr nebliges Heimatland, wo sie sich mit heilen Träumen zusammentun.« »Das ist mir alles ein bisschen zu hoch«, sagte Sophiechen. »Die Träume sind voller Geheimnisse und Zauberwundernisse«, sagte der Guri. »Man kann sie gar nicht richtig verstehen. Guck mal in das große Glas, da siehst du den Traum, den du für die Königin bestellt hast. Sophiechen drehte sich um und äugte in den gläsernen Bottich. Da sah sie unten am Boden das Wild herumstrampeln und toben, auf- und abhüpfen und zucken und sich gegen die gläsernen Wände schmettern. »Ach du meine Güte«, rief sie aus, »meinst du den?« »Ja, den meine ich«, sagte der Guri stolz. »Aber der ist ja schrecklich«, sagte Sophiechen, »der zappelt ja so, er will raus.« »Das ist ja auch ein Borstenbuckler«, sagte der Guri. »Es ist ein Albtraum.« »Aber die Königin soll doch keinen Albtraum träumen«, rief Sophiechen. »Wenn sie träumen soll über Riesen, die kleine Jungs und Mädchen auffressen, dann kann sie doch gar nicht anderes träumen als einen Albtraum, oder was denkst du?«, sagte der Guri. »Oh nein«, jammerte Sophiechen. »Oh ja«, entgegnete der Guri, »ein Traum, in dem du siehst, wie kleine Kinder aufgefressen werden, ist ungefähr der allerfürchterbarste, borstenbuckligste Albtraum, den man überhaupt kriegen kann. Das ist ein richtiger, ätzender Todesangstschocker, ein echt starker Folterkreischquäler. Der ist genauso schlimm wie der, den ich heute Nachmittag dem Fleischfetzenfresser hineingepustet habe. Oder noch schlimmer.« Sophiechen schaute sich noch einmal den furchtbaren Albtraum an, der unentwegt in dem großen Glasbottich herumraste und tobte. Er war erheblich größer als die anderen. Er war ungefähr so groß und hatte auch ungefähr die Form von, sagen wir mal, einem Gänseei. Die Farbe war gelblich. Im Inneren zeichneten sich ein paar Adern in Knallrot ab. Und wie er sich gegen die Seitenwände des Glasbottichs schmetterte, das hatte schon etwas Furchtbares an sich. »Ich möchte aber der Königin keinen Albtraum einflößen«, sagte Sophiechen. »Ich glaube«, sagte der Guri, »die Königin wird sogar sehr glücklich sein über einen Albtraum, wenn sie dadurch, dass sie diesen einen Angsttraum träumt, eine Menge Menschenmenge retten kann vor dem Gefressenwerden von dreckigen Riesen. Stimmt's oder habe ich recht?« »Du hast bestimmt recht«, sagte Sophiechen. »Es lässt sich einfach nicht anders machen.« »Sie hat das ja auch ganz schnell hinter sich«, sagte der Guri. »Hast du denn auch alle entscheidenden Zutaten drin?«, fragte Sophiechen. »Wenn ich diesen Traum in das Schlafzimmer der Königin puste«, sagte der Guri, »dann träumt sie auch jede einzelne Klitzekleinigkeit, die du mir gesagt hast, dass ich sie träumen lassen soll. Auch wie ich auf der Fensterbank sitze? Das ist eine besonders starke Szene. Und auch über einen gewissen guten Riesen. Über den habe ich sogar eine lange Heldensage eingebaut«, sagte der Guri. Bei diesen Worten nahm er einen von seinen kleinen Gläsern und kippte den trampelnden Borstenbuckler aus dem großen Glas in das kleine und schraubte sofort den Deckel fest zu. »Das wär's«, gab er bekannt. »Wir sind soweit«, nahm seinen Koffer und packte das feine Glas ein. »Warum schleppst du dich mit deinem großen schwarzen Koffer ab, wenn du nur ein kleines Glas zu transportieren hast?«, fragte Sophiechen. »Das kleine Glas kannst du doch auch in die Tasche stecken.« Der Guri sah zu ihr hinunter und lächelte. »Oh, Halleluja«, sagte er und nahm das Glas aus dem Koffer wieder heraus. »Dein Kopf ist ja doch nicht ganz voll Schnickschnack. Ich merke schon, du bist nicht von Schwestern.« »Ich danke auch recht schön, edler Herr«, sagte Sophiechen und vollführte da oben auf der Tischplatte einen graziösen Knicks. »Bist du auf die Plätze?«, fragte der Guri. »Ja, fertig, los«, rief Sophiechen. Sie bekam Herzklopfen, weil sie sich ausmalte, was jetzt geschehen sollte. Das war ja wirklich etwas wahnsinnig Spannendes. Vielleicht würden sie beide noch im Gefängnis landen. Der Guri zog sich jetzt seinen weiten schwarzen Mantel an. Dann verstaute er das Traumglas in einer Manteltasche, nahm sein trompetenartiges Traumblasrohr in die Hand, wandte sich um und sah sich Sophiechen an, die immer noch auf der Tischplatte stand. »Jetzt ist aber das Traumglas in meiner Tasche«, sagte er. »Willst du während der Reise daneben sitzen?« »Auf gar keinen Fall«, sagte Sophiechen. »Ich will auf gar keinen Fall neben diesem scheußlichen Borstenbuckler sitzen.« »Und wo willst du sonst sitzen?«, fragte der Guri. Einen Moment lang musterte Sophiechen ihn von oben bis unten. Dann sagte sie, »Wenn du so lieb sein würdest und würdest eins von deinen herrlichen großen Ohren herunterschwenken, so dass es wie ein Teller flach liegt, dann wäre das ein sehr gemütlicher Sitzplatz für mich.« »Potze 100.000, eine verdampft gute Idee«, sagte der Guri. Ganz langsam schwenkte er sein gewaltiges rechtes Ohr herum, bis es wie eine große Muschelschale mit der Öffnung nach oben zeigte. Dann hob er Sophiechen hoch und setzte sie in seine Ohrmuschel. Die war ungefähr so groß wie eine Schultischplatte und hatte genau solche Furchen und Knubbel wie das Ohr eines Menschen. Es war äußerst gemütlich. »Hoffentlich rutsche ich nicht in dein Ohrlöchlein«, sagte Sophiechen und setzte sich möglichst weit weg von der abgründigen Öffnung. »Tu das bloß nicht«, sagte der Guri, »sonst machst du mir noch ein paar knallharte Ohrschmerzen.« Das Schöne an diesem Ohrensessel war, dass Sophiechen nun dem Guri direkt ins Ohr flüstern konnte. »Du kitzelst mich«, sagte der Guri, »bitte nicht so wackeln.« »Ich will's versuchen«, sagte Sophiechen, »geht's jetzt endlich los?« »Autsch«, heulte der Guri, »mach das nicht.« »Ich mach doch gar nichts«, sagte Sophiechen, »doch, du redest so laut.« »Vergiss mal nicht, ich höre jede winzige Klitzekleinigkeit 50 Mal so laut wie die anderen und da brüllst du mir direkt mitten ins Ohr.« »Oh weh«, murmelte Sophiechen, »daran habe ich nicht gedacht.« »Deine Stimme klingt für mich ja wie Donner und Dromeda.« »Verzeihung«, flüsterte Sophiechen, »ist es so besser?« »Nein«, schrie der Guri, »das hört sich an, wie wenn du einen Kanonenofen abfeuerst.« »Wie soll ich denn sonst mit dir reden?«, hauchte Sophiechen. »Sag gar nichts«, rief der arme Guri. »Sag bitte gar nichts. Jedes Wort von dir ist wie eine Sprengrakete in meinem zarten Ohrlöchlein.« Sophiechen gab sich die größte Mühe, möglichst tonlos zu sprechen. »Besser so«, fragte sie. Das sagte sie so leise, dass sie ihre eigene Stimme nicht mehr hören konnte. »Ja, besser«, sagte der Guri. »Jetzt höre ich dich sehr gut. Was wolltest du mir eben sagen?« »Ob's jetzt losgeht?« »Und ob's jetzt losgeht«, rief der Guri und marschierte zum Ausgang der Höhle. »Jetzt gehen wir und besuchen ihre Mayonnaise, die Königin.« Den großen, runden Stein rollte er von außen wieder vor seine Höhlentür und dann rauschte er los in einem sagenhaften Tempo.